Bazillen gibt es nicht nur in Gestalt kleinster Lebewesen, sondern auch in Gestalt von Menschen. Es sind die Juden. Wie es sehr schwer ist, die Bazillen wahrzunehmen, so ist es oft unmöglich, die Juden zu erkennen. Nicht alle Juden weisen nämlich die gleichen Rassenmerkmale auf. Nicht alle Juden haben eine an ihrer Spitze verbogene Nase und wegstehende Ohren. Nicht alle Juden haben eine herabhängende Unterlippe und gekräuselte schwarze Haare. Nicht alle Juden haben die typischen Judenaugen und Judenplattfüße. Nein. Und darum ist es oft so schwer, die Juden mit Sicherheit zu erkennen. Man muss schon genau hinsehen, um nicht getäuscht zu werden. Gerade in dieser Verschiedenartigkeit des Aussehens der Juden liegt eine große Gefahr für die anderen Völker. Wer in der nächsten Nachbarschaft eines von einer ansteckenden Krankheit befallenen Menschen lebt, kann sich mittels Übertragung durch Bazillen nur zu leicht selbst diese Krankheit zuziehen. Was für die Bazillen gilt, gilt auch für die Juden. Ein Volk, das ein Land zum Nachbarn hat, das vom Juden verseucht ist, kann nur zu leicht ein Opfer der jüdischen Bazillen werden. Ein Beispiel. Deutschland hatte im Osten das Land Polen als Nachbarn. Polen aber beherbergte damals Millionen von Juden. Gar bald kamen diese jüdischen Bazillen auch zu uns herüber und brachten die Judenkrankheit in unser Land. An dieser Krankheit wäre unser Volk beinahe zugrunde gegangen, hätte nicht Adolf Hitler im letzten Augenblick Rettung gebracht. Wie sich die Bazillen ungeheuer vermehren, so vermehrt sich auch das Judentum in riesigem Ausmaße, wenn es einmal in ein Volk eingedrungen ist. Auch dafür liefert die Geschichte viele Beweise. Ein Beispiel. Vor einigen Jahrtausenden kamen die Juden auf ihrem Zuge vom Osten nach Palästina. In diesem reichen Lande vermehrten sich die jüdischen Bazillen ungeheuer schnell. Gar bald hatten sie von ganz Palästina Besitz ergriffen und die Völker, die dieses einst so herrliche Land als Heimat hatten, vernichtet oder davongejagt. Die Bazillen bringen Tod und Verderben über einen Menschen, indem sie sein Blut mit giftigen Krankheitsstoffen verseuchen. Auch die Juden bringen ähnlich den Bazillen den von ihnen heimgesuchten Völkern Siechtum und Untergang. Sie erreichen dies durch Rassenvermischung und durch Setzung des Denkens der nichtjüdischen Völker mit jüdischen Grundsätzen. Sie behaupten zum Beispiel, alle Menschen seien gleich. Aber das ist nicht wahr. Das ist eine niederträchtige Lüge. Dem Juden ist nichts heilig. Er kennt keine Ehrfurcht vor dem Gesetz anderer Völker. Er kennt nicht die Begriffe von Treue und Redlichkeit. Er kennt keine Liebe und Freundschaft. Er kennt nur eins: Geld und wieder Geld. Um sich dieses Geld ergaunern zu können, ist ihm kein Mittel schlecht genug. Wenn nun aber ein nichtjüdisches Volk von solchem Denken angesteckt wird, dann dringen die jüdischen Bazillen unaufhaltsam immer tiefer in die Volksseele ein. Dann wird das ganze Volk krank und geht schließlich zugrunde. Gegen die verderbliche Wirkung der Bazillen hat die ärztliche Kunst schon manch ausgezeichnetes Mittel gefunden. Auszurotten aber vermochten wir bisher die Bazillen noch nicht. Ganz ähnlich ist dies beim Juden. Wohl haben viele Völker wirkungsvolle Maßnahmen gegen die jüdischen Bazillen unternommen. Sie haben Gesetze gegen den Juden herausgebracht, sie haben den Juden aus dem Innenleben der Nation verdrängt, sie haben den Juden gezwungen, in besonderen Wohnvierteln, in Ghettos, ein eigenes Leben zu führen. Aber noch keinem Volke ist es bis heute gelungen, den Juden völlig auszuscheiden. Der Feind ist noch immer da. Selbst wenn ein Volk judenfrei geworden ist, so ist damit noch lange nicht gesagt, dass es auch in Zukunft judenrein bleiben wird. Noch treibt sich der jüdische Bazillus in vielen anderen Ländern der Welt herum. Noch immer besteht die Gefahr, erneut der jüdischen Seuche zu erliegen. Solange es Diphtheriebazillen gibt, solange gibt es eine Diphtherie. Und solange Juden auf der Welt leben, gibt es eine jüdische Gefahr.